Ich komme schon durch manches Land, da wecke Lammermotte, und immer was zu essen fand, erwecke Lammermotte, erwecke sie, erwecke la, erwecke Lammermotte, erwecke sie, erwecke la, erwecke Lammermotte. Lasst mich nicht so gehen, ihr Herrn, erwecke Lammermotte. Die Burschen essen und trinken gern, erwecke Lammermotte. Erwecke sie, erwecke la, erwecke Lammermotte. Erwecke sie, erwecke la, erwecke Lammermotte.